Mann, die Füße aus der Suppe, die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr Hundensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sam Hoppenstedt und Katalabonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute mal wieder aus unserem Privatstudio in der Graf-Adolf-Straße. Am Mittwoch habe ich im Düsseldorfer Express gelesen, dass in der Altstadt zusätzlich zur Überwachung weitere 4 Kameras installiert worden sind. Und das ist gut so, denn welcher Gast hat schon Lust, sich während eines Altstadtbesuchs von einer jugendlichen Gang ausrauben und zusammenschlagen zu lassen? Und ich weiß, wovon ich rede, denn genau das ist mir vor einiger Zeit im Sommer passiert. Da wurde ich abends, es war noch hell, so gegen 21 Uhr, von 3 jungen, großgewachsenen Männern auf der Gustav-Pönsken-Straße in der Nähe vom Mintrop-Platz auf Englisch angesprochen. Ob ich wüsste, wo man Tabletten kaufen könnte. Na, hab ich gesagt, die nächste Apotheke ist auf der Graf-Adolf-Straße, aber die hat um 21 Uhr leider schon geschlossen. Nein, sagte der Teamsprecher, er meine nicht solche Tabletten. Sorry, sagte ich, damit kenne ich mich nicht aus, da ich nur hin und wieder mal ein Bier trinke. Da zuckte sein Kopf nach vorne, sodass ich schon mit einer gebrochenen Nase rechnete. Dann aber schloss er mich stattdessen kräftig in die Arme und murmelte immer wieder Thank you, thank you, thank you. Dann waren die 3 verschwunden und ich schaute erstmal in meiner Jacke nach dem Rechten. Gott sei Dank waren Handy und Portemonnaie noch da und ich war körperlich unversehrt. Als ich dann abends meine Schlafsachen anziehen wollte, da bemerkte ich, mein Goldkettchen mit dem Anhänger hing nicht mehr um meinen Hals. Thank you, ging mir da nur durch den Kopf. Ja, so etwas nennt man trotzdem Glück im Unglück, denn ich war unverletzt aus der Nummer herausgekommen. Ihr aber habt jetzt richtig Glück, denn ihr hört jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt und dazu gibt es Comedy von der Twin Comedy aus Düsseldorf. Ich habe ja auf Sachen von Genesis zu Zeiten von Peter Gabriel steht, der kommt beim ersten Stück voll auf seine Kosten. The Watch haben ein neues Album veröffentlicht. Sliding away, I can feel the gloom as I trail. I've been living in changeable time. But the time has changed myself. It is still in my memories, the color of all that has been. It is passing through my eyes. Coming faster. Everyone's an old man who dies, and the fisherman returns. Still my wave is in the ocean. I won't die since it comes. The color of sea's red or black. My wave don't go so fast. Places and names. I how they will. We are drifting through the years. We're all in simple ways. We are going to touch all the seas. A thousand times, and we rose to the shore. A thousand times, the fisherman is dead. A thousand times, and we rose to the shore. A thousand times, the fisherman says hello. We'll be right back. 水大社の兄や。 トラソンメンバーはジャンキー大山です。 Also, Sie schalten jetzt sofort um zur Musik aus Flinger Nord. Aber, Sie werden auch schon nicht bis 1000 zählen, wenn ich das nicht tue. Ja, so weiter! Martha, kiek mal, die hatten bei Kofi wieder ganz tolle Sachen. Gab's Schultheiß im Angebot? Nee, mein kleiner Trotan, aber das, was ich dir jetzt zeige, das ist auf der ganzen Birkenstraße einzigartig. Das ist für unsere Gäste, wenn wir müde sind, Martha. Ist das eine neue Telefonnummer für ein Taxi? Nee, dann machen wir das Licht an. Aber Herbert, normalerweise machst du doch das Licht aus und nimmst die Salzstangen vom Tisch, damit unsere Gäste sich nicht mehr wohlfühlen. Jetzt wird alles anders, Martha. Kick mal hier. Das sind Halogenlampen, Martha. Aber Herbert. Das ist vielleicht praktisch, sag ich dir. Halogenlampe angemacht und schon weiß die ganze bucklige Mischpoke, dass sie nun ihren langen Marsch zur Garderobe antreten muss. Hatten die bei Kofi auch Hallo, der Müll muss doch in den Kellerlampen? Du alle Schrippe, du! Ach, Herbert. Ist Ihnen tatsächlich schlecht? It's smooth sailing with the highly successful sound of wonderful Radio London. Your body flows. get into this groove. I talk like this and you talk like that. I dance like this and you dance like that. I move like this but you move a little closer. I come with this and you come with that. I play like this and you play like that. I groove like this but you groove, you groove, you groove. Schatz, was gibt es heute Abend Leckeres zu essen? Lass euch richtig verwesen, Hund. Was sagst du, Liebling? Lass euch richtig verwesen, Hund. Ersparen Sie sich unliebsame Überraschungen. Hören Sie einfach jeden Freitag Musik aus Flinger Nord. Die mit der Goldkante. Tun Sie es, bevor es eine andere tut. Hast du gelesen, Martha? Hier, kick mal. Touristische Katastrophenerlebnisse in deutschen Urlaubsgebieten. Daran ist bestimmt das schlechte Wetter in diesem Sommer schuld. Falsch, Martha. Das sind einwandfrei unternehmerische Fehlentscheidungen. Hab ich gelesen, dass besonders viele Nordamerikaner weggeblieben sind. Herbert, das liegt aber doch am schwachen Dollarkurs. Und außerdem... Martha... Du musst nicht immer die Augen vor Realitäten verschließen. Auch der Metzger im Westerwald macht Fehler, die sich rumsprechen, vor allen Dingen in Kanada bei der schwer arbeitenden Bevölkerung. Herbert, was hat denn ein Metzger aus dem Mittelgebirge mit dem Rückgang kanadischer Touristen zu tun? Hab ich doch selber gelesen, als wir die Tagestour nach Montabaur gemacht haben. Ha? Überall bieten sie Holzfällersteaks an. Öffentlich, Martha. So ja noch als Sonderangebot. Herbert! Ja, meinst du denn nicht? Die Kanadier merken nicht, was gespielt wird, wenn plötzlich einer von denen vom Zigarettenholen nicht mehr in die Pension kommt? Ha? Also ich fahr da auch nicht mehr hin. Aus Solidarität. Hinterher lande ich auch noch im Topf. Aber du heißt doch Herbert und nicht Robertus. Was? Ach, Herbert. Shapes to want ten-sided forms. Douse the spark that shines the way. Soundscape, all as it shall be. Emotion, hold and darkling sea. Drown the siren song. The muse as refugee.